Gehörst du auch zu den 9 von 10 Unternehmern, wo das Was ihrer Produkte verkaufen und dabei nicht so erfolgreich sind, wie sie sein könnten? In diesem Podcast erfährst du, warum es ein Warum braucht, um zu den besten Unternehmen zu gehören und so ein Geldgarant zu besitzen. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Wie würden Menschen reagieren, wenn es dein Unternehmen morgen nicht mehr gäbe? Würden sie es überhaupt bemerken? Wäre bei deinen Mitarbeitern der ausbleibende Lohn das größte Problem? Und welche Kunden würden dich vermissen und vor allem warum? Ist der Sinn und Zweck eines Unternehmens nicht definiert, hinkt es einerseits ständig dem Markt hinterher, auf der anderen Seite versinkt es in der operativen Hektik des Tagesgeschäftes. Es gibt einige Praxisbeispiele, welche häufig genutzt werden und als Phrasen wenig bis gar keinen Sinn kommunizieren. Unternehmen XY kommuniziert stark produktbezogen, hebt technische Details hervor. Der Preis ist das wichtigste Verkaufsargument. Kampf um passende Mitarbeiter und Kunden. Der Sinn und Zweck eines Unternehmens muss auf einer viel tieferen Ebene definiert sein. Nehmen wir zum Beispiel einen Hersteller von Schallplatten. Würde dieser als Sinn und Zweck seiner Existenz definieren, Abspielgeräte für Schallplatten zu entwickeln, wäre seine Daseinsberechtigung mit dem Aufkommen der Kompaktdisc dahin. Eine bessere und vor allem wirkungsvollere Definition wäre, Hörgenuss in alle Räume der Welt zu transportieren. Fühlst du beim Lesen den Unterschied? Und noch einmal, Abspielgeräte für Schallplatten zu entwickeln. Oder Hörgenuss in alle Räume der Welt zu transportieren. Auch wenn du nicht zu den Musikbegeisterten dieser Welt zählst, wird dich die zweite Variante gefesselt haben. Die erste Variante hingegen wird in deinem Gehirn etwa so viel Begeisterung auslösen wie das Öffnen einer Tomatendose. Und warum nur tun sich die meisten Unternehmer mit diesem Thema so schwer? Erstens, weil über Sinn und Zweck eines Unternehmens in der Weiterbildungsveranstaltungen nur selten geredet wird. Und zweitens, weil dies eben nicht einmal kurz auf die Schnelle umgesetzt werden kann. Bei mir dauert es fast 4 Jahre, bis ich den tiefen Sinn und Zweck meines Unternehmens definiert hatte. Zwar starteten wir bereits am Tag 1 mit einer recht guten Erklärung, warum es uns braucht, eine Philosophie aber wächst stetig. Unsere Erklärung haben wir jedoch stetig geschärft, letztendlich auch mit Hilfe unserer Kunden. Eine externe Sichtweise auf ein Unternehmen ist wichtig, denn der Nutzen kann sich vom Blickwinkel des Kunden aus anders darstellen als aus unserem firmeninternen. Zusätzlich kann sich aus der externen Betrachtung, vor allem aus Sicht der Kunden, ein noch viel tieferer Sinn und Zweck oder mehr Nutzen zeigen, als wir intern zunächst glauben. Gerne verrate ich dir nun, wie wir das von AppleTree mit unseren Kunden machen. In einem mehrstufigen Prozess erarbeiten wir ein sogenanntes Markenversprechen. Dies kann fast immer direkt als Sinn und Zweck eingesetzt werden. Dieses Markenversprechen beinhaltet 3 Elemente in einer sinnvollen Reihenfolge. Sinnvoll heißt gemäß unserem Gehirnaufbau ähnlich aufgebaut, limbisch. Denn unser Gehirn schenkt uns erst dann volle Aufmerksamkeit, wenn wir ihm eine Belohnung geben. Das machen wir, indem wir mit dem Warum beginnen. Dies ist dann auch gleich der Sinn und Zweck. Dann fortfahren wir, indem wir aufzeigen, wie wir das Warum umsetzen und am Schluss, was wir damit machen. Der Aufbau eines sinnvollen Markenversprechens sieht also folgendermaßen aus. Erstens das Warum, zweitens das Wie und drittens das Was. Hier nun unser eigenes Markenversprechen als Beispiel zum Veranschaulichen. Wir sind überzeugt, dass ethische Unternehmen wertvoll für die Gesellschaft sind. Gleich das Warum oder Sinn und Zweck. Sie sind der Nährboden unseres Wohlergehens, gleich wie. Wir bereiten diesen Nährboden für außergewöhnliches Wachstum, gleich das Was. Es ist also keine Schande, wenn im Laufe der Jahre das Warum geschärft wird, ganz im Gegenteil. Und Kunden sind bereit, für Sinn mehr zu bezahlen als für das nackte Produkt. Mit Sinn kaufen meine ich in dem Zusammenhang, dass zum Beispiel unsere Kunden nicht einfach nur eine Beratung mit Stunden XY kaufen, sondern sie unterstützen unseren Markenversprechen. Sie setzen sich für ethische Unternehmen ein, damit es der ganzen Gesellschaft besser geht. Der Sinn und Zweck muss zwingend in ein Leitbild und somit auch in die Vision fließen. Beide sollten auf allen erdenklichen Wegen intern und extern kommuniziert und gelebt werden. Dies erhöht die Attraktivität des Unternehmens, so dass es die passenden Mitarbeiter anzieht. Dies gilt ebenso für die Kunden. Und weißt du, was passiert, wenn du als Unternehmer über viele Jahre dein Unternehmen mit viel Sinn aufgeladen hast? Somit gelangen wir zu einem weiteren, sehr wichtigen Vorteil. Genauer gesagt, zu der Nachfolgeregelung. Auch wenn diese noch 20 Jahre oder länger in der Zukunft liegen mag. Wenn es dir gelingt, das Unternehmen mit möglichst viel Nutzen und Sinn aufzuladen, werden am Tag X die Käufer Schlange stehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass du dann als Unternehmer die Ernte deines Lebens einfahren darfst, und zwar nicht nur monetär, sondern auch mit einem guten Gewissen und der Freude, dass das Unternehmen in der nächsten Generation weiter wächst. Doch wie sieht die traurige Realität aus? Da bei vielen Unternehmern Sinn und Zweck des eigenen Lebens darin besteht, ihrer Firma gerecht zu werden, können diese kein oder nur ein schwaches Vermächtnis hinterlassen. Denn mit dem Ableben oder dem Austritt des Unternehmers aus der Firma wird dieser schlagartig der ganzen Nutzen entzogen. Denn der Unternehmer ist gewissermaßen das Unternehmen in persona. Dabei sollte es doch genau umgekehrt sein. Das Unternehmen bereichert den Unternehmer in einer Entwicklung und dient seiner Entfaltung. Genau wie seine Familie, Freunde und Hobbys dies tun. Die Unternehmerpersönlichkeit existiert auch ohne Firma weiter. Ein Unternehmer kann daher mehrere Unternehmen gründen und sich ohne Schaden wieder aus ihnen entfernen. Der Wunsch, ein Vermächtnis zu hinterlassen, ist wohl tief in der Natur des Menschen verwurzelt. Und der erfolgreiche und nutzbringende Unternehmen sind auch ein befriedigendes Vermächtnis. Die Rolle des Unternehmers besteht demnach darin, sein Unternehmen kontinuierlich mit Nutzen aufzuladen, während seine Mitarbeiter diesen Nutzen dem Kunden transportieren müssen. Er arbeitet also mehr am statt im Unternehmen. Ein wissender Unternehmer übergibt am Tag X also ein wertvolles Unternehmen in neue Hände. Ein wichtiger Vorteil für den neuen Eigentümer, um nicht selbst bei Null anfangen zu müssen. Dieser erkennt und schätzt diesen Vorteil und honoriert ihn finanziell.